Regimenter in ihrem Trommel gedrückt. Regimenter in ihrem Trommel gedrückt. Die lassen sich sehen, ihre Haltung ist schön, hoch der Kopf steht.